Gut, dann hat sich den Punkt. Ich fange jetzt mit 2 an, das ist ein bisschen Bruch, aber da kommt. Also das Problem ist natürlich, das wäre der erste Punkt, wenn ihr mal auf die, ihr habt die Gliederung ja vor euch liegen. Ne? Also das Gute am Piaget, und natürlich auch dann am Bolbe, aber an der Stelle eigentlich beim Piaget ist, dass er eine irre Sensibilität für das gibt, was wir heute kompetenten Säugling nennen. Also ich habe längere Zeit nicht mehr Piaget gelesen, ne? Und dann jetzt zur Vorbereitung, hier habe ich mir den noch mal ein bisschen näher angeguckt. Es ist ja schon verblüfft, was diese Zwerge alles so machen. Nicht so. Und das heißt, da kann auch schon sehr viel schief laufen. Ne? Das ist sozusagen, das wäre so ein bisschen der erste Punkt, über den man nachdenken müsste. Ich weiß nicht, kennt ihr den Piaget oder soll ich mal ein paar Stichworte zu Piaget sagen, was er so gedacht hat? Bitte? Ja, okay. Also die Familienform, das liegt da. Also der Piaget, der hat im Grundsatz zunächst die kognitive Entwicklung ins Zentrum gestellt. Das muss man immer so ein bisschen wissen. Auf der emotionalen Seite ist er immer so ein bisschen schwach. Deshalb wird dann meist die Psychoanalyse da sozusagen eingebaut. Da gibt es dann die verschiedensten Kombinationen, um sozusagen zu einem ganzheitlichen Verständnis der Probleme, auch von Subjektivität zu kommen. Als erstes ist die psychomotorische Phase. Die setzt er im Grundsatz nach der Geburt an. Darüber kann man so ein bisschen diskutieren. Es findet ja eigentlich pränatal auch schon so einige statt. Deshalb ist der Ausdruck, das ist angeboren, der ist ja eigentlich irreführend. Angeboren heißt ja sozusagen im Volksmund, es ist genetisch bedingt, es kann nichts anderes mehr passieren. Aber wir wissen natürlich, dass die ersten psychischen Elemente ungefähr 3-4 Wochen, ne, sozusagen nach der Befruchtung schon stattfinden. Spätestens im 5. pränatalen Monat haben wir psychische Entwicklungen. Ne, und da kann nämlich schon einiges schieflaufen, deshalb muss man das ja wissen. So, und dann kommt es eben dann schrittweise dazu, dass die Kinder da sind, dass aber schon eben in der pränatalen Phase motorische Elemente entstehen, nicht? Haben wir Mamas unter uns und Papas? Schade, das ist immer so, ich liebe ja meine Mama-Fraktion in meinen Seminaren, weil da gibt es so tolle Sachen und die erzählen das dann immer. Ja, ja, das war bei mir so und dann hat er da so gestrampelt und das ist mir so was auf den Nerv gegangen und dann hat er nicht gestrampelt, da war ich natürlich auch nervös und so. Also spätestens da gibt es richtige Lebenserfahrungen, ne? Dass das alles schon was wiegt und da passiert schon einiges. Das ist so, dass der Piaget, das dann sozusagen, der beginnt eigentlich mit den Greifreflexen und den Schluckreflexen und so, aber die sind ja auch schon pränatal teilweise vorhanden. Ne? So, das heißt also, das ist die erste große Etappe, die würde ich jetzt gleich ausdifferenzieren. Das wäre sozusagen für die frühe Eltern-Kind-Interaktion nämlich wichtig. Wir haben auf dich wegen der Familienbilder gewartet, kein Problem. Die kommen dann danach. Ich bin jetzt bei Punkt 2 schon und nachher erklären wir mal die Familienstrukturen, okay? So, das heißt also, die nächste große Komplex ist dann die sogenannten konkreten Operationen. Der Piaget hat auch immer Zahlen, aber die sind eigentlich nicht so unheimlich wichtig, weil die sind ziemlich umstritten. Ich will mal eben gucken. Ich hatte mir die natürlich aufgeschrieben, hoffe ich. Ich bin schon wieder viel zu weit hier. Also sensomotorische Entwicklung, da sagt der Piaget, ist 0 bis 18. Monat. Dann kommen vom 18. Monat bis zum 12. Jahr die sogenannten konkreten Operationen. Die sind sehr stark an Gegenstand und Personen orientiert, sehr unmittelbar. Auf die Konstanz der Personen und der Objekte, also der Sachgegenstände, konzentriert. Es kann davon sozusagen nicht abstrahiert werden, aber das kann relativ zuverlässig erkannt werden, worum es da geht. Das ist, was die kritischen Psychologen dann unmittelbar als Überschreitung nennen, ne? dass man in größeren Dimensionen denkt und das ist dann für Piaget das abstrakte Denken, das setzt sozusagen mit dem 11., 12. Jahr ein und dann lässt er relativ offen, wie es weitergeht. Das ist auch alles ziemlich umstritten, gerade mit den formalen Denkoperationen, ob man daraus zum Beispiel wissenschaftliches Erkennen überhaupt diskutieren kann. Das hat mich an Piaget auch nicht interessiert. Mich interessiert sozusagen die ganz frühe Phase am Piaget und zwar, da hat er sozusagen 6 verschiedene Stufen entwickelt, die sozusagen zwischen dem der Geburt und dem 18. Monat liegen. Das erste ist die Betätigung und Einübung von Reflexen, Greifreflexe und ähnliche Reflexe. Das könnt ihr euch alle vorstellen, brauche ich nichts zu erklären. Dann gibt es die primären Kreislaufreaktionen. Das heißt, das Kind merkt, es macht etwas, da passiert irgendwas und deshalb macht es es nochmal. Schönes Beispiel ist Daumenlutschen. Daumenlutschen ist schön, das macht es vielleicht zufällig, das ist Experimentieren und deshalb lutscht es jetzt immer häufiger. Oder manchmal ist auch die Mutterbrust ja ganz nett. Ne? So, und dann, wenn die Mama nicht nervös ist und so, ne, dann werden die Kinder, dann werden die Säuglinge nämlich ärgerlich. Und dann wollen die nicht. Ne? Die haben ihre Mama also ziemlich gut im Griff, von wegen Eltern-Kind-Interaktion. Ne? Das ist völlig klar. Naja, das ist, man glaubt ja nicht, wie schnell diese Kurzen das raus haben, wie man Mama auf Touren hält. Ne? So, und das heißt, da kommt jetzt, das heißt, ein Kind sozusagen, es hat ein Lustempfinden, es findet das irgendwie schön und so, und dann wiederholt es. Das, insofern haben wir eine Kreislaufreaktion. Nicht? Es tut etwas, es passiert etwas mit ihm, es hat ein Erlebnis und deshalb gibt es dann sozusagen spontane Wiederholungen. Dann gibt es die sekundären Kreislaufreaktionen, das ist hauptsächlich die Auge-Hand-Koordination. Also ihr wisst ja, wenn die Kinder geboren werden, dann gucken die ja so. Nicht? Also die Augen sind ja flexibel, dass man geradeaus guckt, ne? Das ist ja eine ziemliche Leistung. So, und das heißt, es müssen Auge und Hand koordiniert werden und da beginnen die ersten Interaktionsprobleme. Das Kind muss sozusagen in seinem Aktionsraum Gegenstände oder danach auch Personen haben, die es auch tatsächlich erreichen kann. Nur die es erreichen kann, nimmt es wahr und für die wird es aufmerksam und auf die bewegt es sich auch zu. Das heißt, es müssen gerichtete Bewegungen entstehen können. Und da merkt man schon die ersten großen Probleme. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass das passiert. Also ich habe letztens einen ganz extremen Fall, hat ein Kollege im Seminar erzählt, einen 18-jährigen Bruder, mit dem das nie gemacht worden ist. Der ist schwerst behindert, jetzt im pädagogischen Sinne, also extreme Entwicklungseinschränkungen. Und dann haben wir darüber so, mal so ein bisschen unterhalten. Ich sage, wie ist das denn jetzt mit dem? Habe ich das mit der Auge-Hand-Koordination, der Aktionsspielraum? Ja, damit fangen wir jetzt an. Das heißt natürlich immer, dass man es dann immer auch noch machen kann und es auch sinnvoll ist. Das will ich mal dazu sagen. Also hoffnungslos ist es immer erst mit den Menschen, wenn sie tot sind. Bis dahin können sie was lernen. Wobei man natürlich, die nichts lernen wollen, kann man natürlich sagen, manche Leute sterben zu spät, nicht? Das ist Sartre 1962. Damit beginne ich immer meine Seminare mit dem lebenslangen Lernen, nicht? Aber es ist schon was Richtiges dran. Ne? Es ist ja langweilig, wenn man nichts mehr lernt. Also das geht, aber es ist natürlich dann wahnsinnig mühsam. Ich brauche das jetzt gehirnphysiologisch nicht zu erklären. Also wichtig ist eben sozusagen das Kind, nachdem es einen Spielraum hat dafür, dass es sozusagen diese Erfahrungen machen kann, dass es lustvolle Sachen machen kann, braucht das Kind jetzt einen Bewegungsspielraum, nicht, in dem sozusagen es sich auf Gegenstände und Personen zubewegen kann und damit die Auge-Hand-Koordination entstehen kann überhaupt. So, und da sieht man, da passieren natürlich jede Menge Fehler. Ne? Da muss man nur mal, wenn man in der U-Bahn sitzt, guckt man sich mal die Kinderwagen an. Was kann das Kind da jetzt da machen? Wie ist das festgeschnurrt und so weiter? Nicht? Oder in der Wohnung. Ne? Kann das Kind sich da überhaupt bewegen? Nicht? Ich habe mal ein Projekt gemacht. Spuren von Kindern und Jugendlichen. Ein Ständer. So, und dann ist eine Arbeitsgruppe auf die Idee gekommen, einfach mal in die Familien reinzugehen, ob man da erkennen kann, dass es Kinder gibt. Das ist gar nicht so einfach. Also sie haben dann so ein alternatives Ding gefunden, da war das relativ gut, da hatte man auch den Eindruck, die haben den Kindern die Spielräume gegeben, dann fällt auch mal was um. Klar, wenn die Kinder dann anfangen, sich zu bewegen, muss man bestimmte Dinge sichern, nicht? Wenn natürlich dann das Stradivari stehen hat, ne, die 500.000 Euro wert ist, die sollte er nicht gerade für die ersten Lautbildungsprozesse zur Verfügung stellen. Ne? Da gibt es auch andere Sachen. Ne? Das kann man machen, aber der Versuch, im Grundsatz sozusagen den Raum dann steril zu machen, damit da nichts passieren kann, ist natürlich eine drastische Entwicklungseinschränkung für das Kind. Völlig klar. Ne? So, neben elterlicher Ungeduld und so weiter, die wir da eine Rolle haben. Also das ist dann was relativ Wichtiges. Auf dieser Grundlage, das waren die sekundären Kreislaufreaktionen, finden dann in der vierten Stufe die absichtliche Abstimmung zwischen Zielen und Mitteln statt. Das ist also eine spannende Sache. Das Kind entdeckt auf einmal, dass es bestimmte Ziele mit bestimmten Mitteln am besten benutzen kann. Und das wiederholt es dann auch. Also zum Beispiel kann es etwas irgendwo runterholen. Ne? Also der Teddy liegt auf einem Handtuch. Jetzt kann es aber nicht direkt an den Teddy ran, aber an das Handtuch kommt es dran. Also zieht sie mit dem Handtuch den Teddy zu sich. So, und da gibt es ja die ersten Dinge, wie man was machen kann. Gegebenenfalls werden auch die Erwachsenen schon benutzt. das geht dann emotional. Ne? Das sind dann die emotionalen Erpressungsaktionen. Nicht? Also manchmal schreien, manchmal gucken, manchmal traurig sein. Also es gibt das ganze Spektrum an Manipulationsstrategien, die diese Säuglinge ja schon entwickeln. Nur dass man sagt, okay, die Personen, ne, also die dort vorhandenen, das müssen nicht immer die Eltern sein, das können natürlich auch die Großeltern sein, das können aber auch die Geschwister sein, völlig klar. Ne? So, wie werden die jetzt dazu benutzt, sozusagen wie Instrumente, dass sie das bekommen, was sie haben wollen? Einfachste Mittel ist schreien, damit man was zu essen kriegt. Ne? Die kommen immer noch nicht an den Kühlschrank. Ne, das dauert dann. Ich weiß, meine kleine Schwester, die ist mit 1,5 Jahren dann an den Kühlschrank gekommen, nicht? Und hat den erstmal leer gegessen. Die hat dann mit einem ganz raffiniert, hat hier den Stuhl aufeinander gestellt, konnte das Ding dann aufmachen und meine Oma hatte gerade so wunderbar gekocht und kam dann irgendwie später, ne? Und dann fehlten da so ein paar Sachen, die hatte Regina aufgegessen. Einfach so. So, und da merkt man, nicht? Also das ist eine wichtige sozusagen kognitive Leistung, ne? Dass ich will an den Kühlschrank, ne? Oder ich will was zu essen. Das ist im Kühlschrank, da muss ich ja schon sozusagen lokalisieren können. Und dann nur sozusagen, aber jetzt komme ich da nicht hoch. Wie komme ich da jetzt hoch? So, und dann gibt es eben die ersten Aktionen. So, und das muss man alles ermöglichen. Das ist das Komplizierte. Ja, dass die sich sozusagen in diesem Rahmen bewegen können. Und dann kann auch was passieren. Das ist ja dann das nächste Ding bei den Eltern. Ne? Aber da kann ja was mit, da. Und da passiert natürlich auch was. Ne? Das ist genauso, ich war mal Motorradfahrer. Wenn man natürlich bei Regen in eine Kurve fährt und er hat Angst hat, dass die Kiste wegrutscht, dann rutscht sie auch. Ist völlig klar. Und wenn man keine Angst hat, einfach drauf losfährt, passiert da meistens nichts. Also die Erwachsenen sind ja nicht anders als Kinder. Das heißt, die meisten Kinder werden kirre gemacht und werden dann überhaupt erst unsicher. Aber natürlich kann was passieren. Und einer der schlimmsten Dinge in der Eltern-Kind-Interaktion ist ja, dass man es mit den Kindern gut meint. Erich Kästner, ne? Der Gegensatz von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Weil da macht man es besonders intensiv falsch. So, und deshalb, ja, also ich empfehle sowieso Erich Kästner, ne? Wunderbar, ein hervorragender Kinderpädagoge, Kinderpsychologe. Ne? So, und das ist dann das Schwierige, ne? Die wollen ihre Kinder beschützen und erzeugen das Elend, was sie verhindern wollen, ne? Indem sie den Kindern dieses Selbstvertrauen nicht geben. Ich sage mal so ein Beispiel, das ist dann für später. Ich habe bei mir im Haus, ich habe das hier unten schon mal erzählt, ein Kind mit 2,5 Jahren, die zogen neu bei uns im Haus ein, ich wohne im Mietshaus. So, und dann kam der erstmal in meine Wohnung, guckte sich die ganze Wohnung an. Fand ich ja völlig okay. Ne? So, und dann hat er meinen Fernsehapparat angemacht, ne? Und durch sämtliche Programme geklickert. Die kannte ich alle gar nicht, weil ich bin antitechnisch begabt, also hochbegabt antitechnisch. Ich habe da keine Ahnung von. So, ja, und dann hat er dann wunderbar rumgeklickt. Und er hat aber auch alles wieder zurückgekriegt. Ich habe mir schon gedacht, scheiße, wie komme ich jetzt als Einzige, was ich gucke, ist Sportschau. Ne? Wie gehe ich jetzt meine Sportschau, ne? Nee, war alles danach wieder schön in Ordnung. So, den kriege ich immer wieder mit und wenn die Mama erzieht ihn ja auch ein Problem hat, dann kommt sie zu mir und so. Wir hatten dann über Kindergartenpädagogen uns mal unterhalten und so. Und der hatte jetzt am Anfang so Schwierigkeiten in der Schule mit dem Schreiben. So, und der konnte nicht so richtig lesen und kriegte deshalb Probleme beim Rechnen, weil er die Textaufgaben nie richtig gelesen hatte. Der konnte die lösen, wenn er sie mal richtig gelesen hat, war es kein Problem. Der hat nur nicht richtig gelesen. So, und das war eben hochinteressant. Ich habe dann lange mit der Mama bei mir in der Küche gesessen. Wir haben dann rumgerätselt, an welchen Stellen wie man machen kann. Das wäre jetzt schon was für Schule. Ne? So. Aber das Problem war, der Papa, der wurde kirre. Und dann wird er verzögert und dann klappt das nicht. Und dann habe ich den in meiner Straßenbahn getroffen und gesagt, pass mal auf, lass deinen Kurzen in Ruhe. Du machst den nur kirre, du hast so ein fittes Kind. Du gefährdest den mit deinem Ding. Das wäre jetzt von wegen numerischem Normativismus, nenne ich dann. Ne? Man guckt in den Jahreszahlen nach und wenn das nicht passt, da muss was stimmen sein. Ich sage, lass nur diese Scheiße bleiben. Das heißt nicht, dass ihr das nicht lernen soll. Ne? Da haben wir stundenlang diskutiert, wie wir ihm helfen können und wo das Problem nun genauer liegt. Und das war einfach, der hat sich auf die Worte nicht konzentriert. Ne? Der hob da alle ab. Ne? Der hat also den Übergang von der Kommunikation in die Symbolfunktion der Sprache, das wäre jetzt kritische Psychologie. Ne? So, den hat der nicht richtig hingekriegt. Der konnte toll reden, kann auch heute noch toll reden, aber die Übersetzung und dann noch ins Schriftbild. Das ist ja noch mal was anderes. Und da fehlte dem so eine Aufmerksamkeit. spannend, ne? Sagt man, das wäre ein Aufmerksamkeitsdefizit oder Lücke, aber nicht ADHS, das gibt sowieso nichts in dem Mythos. Also, so, und das haben wir dann ganz in Ruhe analysiert und dachte, ja, der macht das so und so und so und haben wir rumgerätselt und mittlerweile geht es einigermaßen. Also er fällt dann immer noch mal wieder zurück und dann liest er wieder nicht richtig, meint, er hätte die Aufgabe verstanden, hat er natürlich nicht verstanden und so, dann gibt es dann Ärger, dann muss man hier so, aber es klappt jetzt einigermaßen. So, und das wäre so ein Beispiel, ne, wo man den Kindern den Spielraum ja geben muss, ne, sozusagen darum zu experimentieren und auch sozusagen Spielräume der Entwicklung, die sind nicht beliebig, das möchte ich schon sagen. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel mit 18 Jahren noch keine Auge-Hand-Koordination hat, dann haben wir eine dramatische Entwicklungsaufgabe zu lösen. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Und wenn einer mit 6 Jahren noch keine geraden Sätze rauskriegt, ich rede nur von der Kommunikationsfunktion der Sprache, dann gibt es ein Problem. Dann hat dieses Kind auch ein Problem. Und wir reden, hallo, es darf jeder reinkommen. Ja, also spreche ich mal kurz mit dem Schmückler, was du so überfüllt ist. Ja, ja, nimm mit. Ein freies Land. Entschuldigung, den kann ich nicht stören. Ja, das kriegen wir hin. Als Sozialarbeiter sind wir sowas gewohnt. Alles klar. Alles gut. Okay. Viel Spaß. Ciao. So, und das sind, glaube ich, dann sozusagen die Probleme, dass man jetzt sozusagen Spielräume eröffnen muss, die sozusagen, wo man einen kasuistischen Blick braucht, an welchen Stellen man jetzt eingreift, wo Unterstützung notwendig ist, wo man auch mal jemanden in den Arsch treten muss, nicht? Also sozusagen zumindest symbolisch, und sagen, pass auf, jetzt musst du mal endlich zu Potte kommen. Und wo man sagt, okay, das wäre jetzt genau das Falsche. Das heißt, was in einem Fall richtig ist, kann im anderen Fall völlig falsch sein. Und das ist sozusagen Teil sozusagen des pädagogischen, also Herbert hat vom pädagogischen Takt gesprochen. Ne? Das heißt, man braucht ein Gefühl dafür, was man an einem bestimmten Punkt jemand sagen kann. Und das gilt übrigens für alle Entwicklungsphasen. Ich habe mal ein schönes Beispiel. Das ist ein Hiwi von mir gewesen, mittlerweile leider gestorben, weil er eine schwere Lungenkrankheit hatte. So, und das war eigentlich ein fittes Kerlchen. Mit dem habe ich Seminare gemeinsam gemacht. Die hat er auch alleine gemacht. Ne? Also dem habe ich in die Hand gedrückt. Das klappte schon im zweiten Semester. Hat er super Seminarleitungen gemacht. Das war richtig toll. Der war auch gut informiert. Und dann hat er eine BR-Arbeit geschrieben, die war echt für den Arsch. Die war eine richtige Katastrophe. Da haben wir gesagt, Mensch, was hast du denn da wieder angestellt? Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Ja, und der hat den Punkt nicht gekriegt. Und dann habe ich ihn richtig zusammengestampft, wie sich das gehört. Ne? Aber hat ja als Hochschullehrer auch eine Erziehungsaufgabe. So, und dann hatten wir als Prüfungsthema, im mündlichen Prüfungsthema, hatten wir Bourdieus Klassentheorie. Ist ja nicht einfach. So, dann hat er sich 2 Tage vorher angefangen, damit zu beschäftigen. Ich sage, du musst aber langsam zu Potte kommen. So, aber jetzt kommen die Überraschungen. Ne? Dann hat er sich in der UB, vor der Prüfung, hat er sich in der UB einsperren lassen. Also die haben das nicht gemerkt. Ne? Der hat die ganze Nacht durchmalucht und hat sich mit Bourdieu beschäftigt. Hat eine super, super Darstellung von Bourdieu gemacht. Und dann der Höhepunkt war, ich sage, pass mal auf, der Bourdieu, da ist die Klassentheorie eine Theorie der Sozialstruktur. So, und das habe ich da. Und wie wäre das denn jetzt bei Lenin? Würde der Lenin die Klassentheorie auf die Theorie der Sozialstruktur reduzieren oder wäre das bei Lenin mehr? Sagt er, okay, Lenin habe ich nicht gelesen, aber wenn ich mir das so überlege, was ich so ungefähr weiß, waren die der Erler, sagt er, ja, wahrscheinlich sozusagen ist für den wichtig, dass daraus sozusagen eine soziale Trägerfunktion und eine politische Subjektfunktion wird. Doch, stimmt. Das ist der entscheidende Unterschied. Das hat er logisch erschließen können. Und dann habe ich ihm nach der Prüfung gesagt, du bist einfach ein Arsch. Das heißt, wenn du dich mal bewegst, dann klappt das doch. Aber was machst du hier? Scheiße. Schreibst so eine beschissene BR-Arbeit. Dann musst du dir da auf den Geist gehen, so eine Pisse, was du da machst. Ne? Das kann man klar sagen. Wir hatten ja auch ein Freundschaftsverhältnis. Man kann das, aber man muss das dann auch sagen. Das finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Also einer meiner akademischen Lehrer war Klafki. Der hat mir das immer gesagt. Herr Braun, ich finde das ganz interessant, aber dann müssen Sie nochmal da gucken, nochmal da gucken, nochmal da gucken. Ne? Also sonst geht das nicht. Ne? So und dann da und da und boah. Also das ist, oder Klaus Holzkamp hat mir das ja auch gesagt. Sag ich, hey Charlie, also so geht das nicht. Ne? So, also jetzt Eiersjung, ich weiß, ich erinnere mich ganz genau, wir haben, als ich ihn erst mal kennengelernt, über Safe diskutiert. Bei ihm im Flur haben wir da diskutiert und dann sagte er so nach 10 Minuten, ja, du eierst aber auch ganz schön mit deiner Argumentation rum. Immer wenn du nicht weiterkommst, nimmst ein neues Thema. das war einer unserer ersten dialogischen Begegnungen. Der hatte recht. Ich habe da nochmal nachgedacht, habe nochmal rumgeguckt und so. Ne? Ich habe ja dann später einen Aufsatz im Argument gehabt über Safe und die ganze Diskussion. Ne? Und das hat mir sehr geholfen, dass er ganz klar gesagt hat, du musst dir deine Argumentation kontrollieren. Ja, du kannst da nicht rum und dann mit ihm auf den beziehen, auf den und den. Ich dachte, das ist ganz interessant, dass du die alle kennst. Ne? Habe ich ja damals gemacht. Aber dachte, du musst eine Argumentation entwickeln. Du musst eine Linie haben, die in sich einigermaßen stimmig ist. So, insofern, das haben wir in dem ganzen Spektrum der Entwicklung. Das heißt, das ist im Grundsatz, bin da quasi schon in der Schule gelandet, spontan. Ne? Das ist das, was in den Schulen eben sehr wenig passiert. Dass diese dialogische Aussetzung oder sagen wir mal in der pädagogischen Tradition dieser sokratische Dialog, dass man durch Rede und Antwort, Reden und Gegenrede, durch Prüfung der Argumente, also nicht nur Feststellungen und Behauptungen, nicht, was ja unter Wissenschaftlern sehr beliebt ist, nicht, dann sagen sie, ja, das ist deine Meinung. Ja, ich sage, über Meinung kann man nicht reden, da geht man ins Beisel, sagen die Österreicher, ne, kann man sich einen saufen, aber Beisel ist eine Kneipe. Ne, so, aber da kann man nicht über diskutieren, über Meinungen. Meinungen sind Behauptungen ohne Begründungen. Diskutieren kann man nur über Begründungen. Und die können dann möglicherweise kontrovers sein, die können tragfähig sein, die können bis zu einem bestimmten Punkt reichen. Wäre Piaget ja ein Beispiel, dass man sagen kann, für die ganz frühe Entwicklung kann man von Piaget immer noch was lernen. Und da ist Piaget auch eine Standardadresse, sowohl bei den Entwicklungspädagogen wie bei den Entwicklungspsychologen. Aber spätestens schon, wenn es sozusagen ins Schulalter geht, schon in der Grundschule wird es schwierig mit dem Piaget. Aber die konkreten Operationen, da kann man immer noch sagen, ja, ja, das ist auch in vielem so und die können auch über viele Dinge sozusagen nicht weiter, die kommen da auch nicht weiter. Ich erzähle gleich mal so ein Beispiel, wie pfiffig aber Kinder dann da sind, so. Aber spätestens, wenn es in die formalen, abstrakten Operationen geht, nicht, dann wird Piaget vage und dann wird er auch nicht mehr rezipiert, ne? Das muss man sagen, aber da ganz unten kann man machen. Was ich eben schon angedeutet habe, in diesen Eltern-Kind-Interaktionen ist ja ein ganz zentrale Figur immer die Gefahr. Also ich habe die Verantwortung für das Kind, ne, und deshalb muss ich es vor Gefahren schützen. Das ist ja nicht völlig falsch. Das kann man nicht sagen, aber ist es meistens falsch. Und es ist meistens hochautoritär. Und da hatte ich auch wieder ein wunderbares Beispiel, auch einer von meinen Mamas, aber das war damals in Fulda. Da haben wir heftig diskutiert über sowas. Ne. So, und dann erzählt sie dann, ich glaube, in der Prüfung hat sie das erzählt. Müssen wir überlegen. In der Prüfung hat sie da erzählt, ja, ja, du hast ja damals gesagt, man muss den Kindern Verantwortung auch zutrauen, auch zumuten. Und vielleicht wissen die bestimmte Dinge mehr, als wir ahnen. Und das war bei ihr so. Ihr Kind war erste Klasse Grundschule. So, und es gab noch keine verlässliche Halbtagsgrundschule. Nicht? Also wenn irgendein Unterricht ausfiel oder eine Lehrerin war krank oder sonst irgendetwas, dann kam die Kinder früher nach Hause. So. Und jetzt war so, sie hat immer geguckt, sie wohnt an einer sehr stark befahrenen Straße, dass sie sozusagen immer so dann da ist, wenn das Kind sozusagen nach Hause kommt. So, das konnte sie jetzt aber nicht wissen. Das Kind war also da. So, das Kind geht aber eben nicht über die Straße. Das Kind ruft, Mama, kannst du mich über die Straße holen? Weil das Kind abschätzen kann, es kann die Gefahr nicht abschätzen. Und das sind so Dinge, ne? Und das wird den Kindern nicht zugetraut, dass sie auch Gefahrenabschätzungen machen können. So, und da wird unheimlich schnell zugegriffen. Ich nenne das die klassische Grapsch-Pädagogik. Kaum bewegt sich das Kind, schon grapscht jemand zu. Und das ist unheimlich überflüssig. Bitte. Wir fällt auch immer wieder auf, dass die Eltern ihre Kinder so wahnsinnig viel an den Armen nehmen, ziehen, wie die Spannung aus dem Körper rausgeht. Das heißt, sobald die Eltern sind los, das ist schon tatsächlich. Ja, ja, na klar. Andersrum, Kinder, die sind wahnsinnig muskulös. Und ja. Man merkt auch, sobald Gefahr ist, die haben die Körperspannung, ja, können das einfach. Ja. Weil das ist eigentlich, das ist ein blöder Vergleich, aber ich habe keine Kinder, aber ich habe einen Hund. Sobald ich den an Geschirr nehme, legt er sich rein und zieht überall hin. So, das sind, also. Ja, die Kinder schreien dann. Aber der legt, also ich kenne so viele Kinder, die sich so reinlegen in diesen Halt von den Eltern, der und dadurch vielleicht auch eher verlernen, so eine Gefahr einzuschätzen. Sie haben es ja nie gelernt. Das ist ja das Problem, nicht? Also man muss ja sozusagen die Gefahr sozusagen immer sozusagen erlebt haben, ne? Und da muss auch mal was schiefgegangen sein, dass man weiß, aha, die Scheiße solltest du besser nicht nochmal machen, das ist nicht so gut, ne? Das tut weh, oder sonst irgendwann, da kannst du andere Dinge nicht machen und so weiter und so weiter, ne? Oder bist dann zu Hause. Also Kinder sollen auch ruhig mitten im Winter halbnackt rauslaufen. Die werden schon merken, dass es da draußen kalt ist. Das muss ich denen nicht sagen. Und da gibt es ja eine wunderbare Regel, das sage ich dann immer Eltern, ich sage, pass auf, Selbstanwendung. Ne? Das nennt man pädagogische Glaubwürdigkeit. Ne? Wendet mal die Regeln, die ihr für die Kinder habt, an euch selber an, dann werdet ihr nichts mehr tun dürfen. Dann dürfte man den Erwachsenen, würde man eine Kiste bauen, man würde sie reinlegen, man würde sie zunageln, man würde sie zuzementieren und dann noch tief versenken. Weil alles, was die da sozusagen, was die Erwachsene an Quatsch machen, das ist ja Hanebüchen zum Teil, ne? Dürfen die Kinder nicht. Da gibt's Ärger. So, und ich sage mal, wenn ihr diese Regel mal macht und ihr macht nur sozusagen, ihr wendet nur die Regeln an, die ihr auf euch selber auch anwendet, dann ist okay. Und das ist dann die Schwierigkeit, ne? Dass sie dann immer sagen, aber ich habe die Verantwortung. Dann sage ich immer, kann das Kind ja nicht für. Ne? Die laufen ja bloß. Also, ein Einjähriger läuft da, glaube ich, los. Ja. Noch, der Klassiker ist ja an der Ampel. Ne? Wenn jemand bei Rot über die Ampel geht und dann rufen mit, hier sind Kinder und so, ne? Wie ich dann gesagt habe, hier ein Kind muss lernen, dass auch Menschen bei Rot über die Ampel gehen. Und ich glaube, das kann man auch einem Kind ganz gut erklären, hier, dass es besser erst geht, wenn grün ist. Ja, weil ein Kind man nicht alles überschauen kann. Ne? Also hier über so eine Auseinandersetzung, ne, entwickelt sich ja auch Persönlichkeit. Nur ist es in unserer Gesellschaft so, dass sich bestimmte Menschen in einer bestimmten Lebenslage, Lebensposition Persönlichkeit leisten können. Ne? Wie zum Beispiel unsere Amtsleitung, die kann sich Persönlichkeit leisten. Und andere, unsere Klienten, die schicken wir dann wohin, wo sie dann Therapie machen sollen. Oder im Knast, ich meine. Oder im Knast. Ich habe gestern, war ich im Taxi, ne? Und dann der eine, der Taxifahrer, ich fragte, gibt es hier eigentlich Wahlkampf? Weil ich merke ja da nichts von. Ja. Er sagte, ist nichts, ne? Nee. Also, wenn ich diese blöden Gesichter alle sehe, das kotzt mich ja an. Ich habe ihm dann 1 Euro Trinkgeld als Schmerzensgeld gegeben. Weil er als Taxifahrer das ja noch mal sehen musste. Ne? Also, das ist klar. Ich meine, die haben dann sozusagen so, ne? Und der würde auch sagen, wahrscheinlich so 50% gehören in den Knast. Ne? In Österreich gehen die Politiker jetzt in den Knast, ne? Weil sie dort illegale Dinge machen. Ne? Da haben die Rechtsanwälte sich endlich durchgesetzt. In Amerika ist das viel eher üblich, weil die Justiz da im Rahmen der Gewaltenteilung viel stärker ist als bei uns. Aber zu den beiden Fragen. Also das erste ist Gefahrenabschätzung. Da kann man nämlich bei Piaget viel lernen. Also ich stimme dir da völlig zu. Und der Piaget sagt eigentlich, Geschwindigkeitsabschätzung kommt etwa mit 4 Jahren. Man muss sich an diesen Zahlen nicht zu eng orientieren. Ne? Die sind eine Orientierung, beziehungsweise sind Ergebnisse von damals. Wahrscheinlich ist es heute vieles früher. Das sagen so die neueren empirischen Befunde. Er sagt aber nicht über das soziale entwicklungslogische Problem, dass es Zeiten gibt, wo die Zeit-Raum-Koordination von den Kindern, also die beiden Elemente noch nicht kombiniert werden können, logisch. Ne? Das ist ein Teil, die eigentlich erst bei den konkreten Operationen kommt. So, und da hast du natürlich völlig recht. Aber das ist ungeheuer kompliziert einzuschätzen. Man muss es können. Und da ist das mit der Kasuistik, was ich sage. Ne? Man muss genau den Blick haben, deshalb muss man das Kind so gut kennen. Und das setzt aber eine ganz intensive, sehr, sehr einfühlsame Interaktion mit dem Kind voraus, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Problem, jetzt muss ich aufpassen und dann kann ich über Wege nachdenken. Du hast es ja so ein bisschen angedeutet. Ich erzähle auch gleich ein dramatisches Beispiel, was zum Glück nicht dramatisch ausgegangen ist. So, und dann muss man sagen, da kann ich noch und da darf ich nicht, da muss ich. So, also das gibt es, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ne? Nur das ist unheimlich kompliziert. Und in der Regel sozusagen wird darüber hinweggegangen, ich bin älter, ich weiß es sowieso, patschbumm aus. Und damit ist natürlich so die Subjektentwicklung, die frühe Subjektentwicklung natürlich gravierend eingeschränkt. Und zu deinem Hundebeispiel so mit dem Kind, nur so, es ist ja das Umgekehrte, die Kinder wehren sich ja dann dagegen. Also ich habe das, erlebe ich dauernd. Gestern habe ich es wieder in der Kneipe erlebt. Ne? So, wo ich dann kurz davor war aufzustehen und sagen, lassen Sie mir das Kind in Ruhe. Lassen Sie das doch mal laufen. So, dass die Kinder permanent daran gehindert werden und dann plärren sie. Habe hier eine wunderbare Szene. Ich komme gerade an die Côte d'Azur, in der Nähe von Grasse. Und wir sitzen schön im Gartenlokal. Und ich sehe, wie ein Kind zum Brunnen geht. Und im Brunnen da rumplanscht. Also ganz flaches Ding, es konnte nichts passieren. Da ist noch so eine Gefahrenseite. Und die Eltern gehen hin und holen es zurück. Das Kind macht sich dann wieder los von deren Tisch und geht wieder dahin. So, Eltern holen es wieder zurück. Das Kind macht es ein drittes Mal. Und ich sage, vor diesen Eltern muss ich das Kind schützen. Da bin ich zu dem Kind und habe eine Viertelstunde mit dem Kind im Wasser gespielt. Haben die Eltern nichts gemacht. Ne, irgendwann hatte das Kind keinen Bock mehr, ist zurück, aber die Eltern haben bezahlt und sind gefahren. Ja, das sind die Punkte, ne? Kann nicht sein, oder? Ich war gestern beim Spanier am Savini-Platz, hatte ich eine wunderbare Szene, aber dann gute Eltern. Also das Kind lief auch dauernd rum, saß da an meinem Tisch, da gibt es so einen kleinen Brunnen. Ne? So. Und dann habe ich gesagt, ja, willst du dich hier zu mir setzen? Ja, er wollte sich zu mir setzen. Ja, dann sitze ich halt nicht, war alleine und so. Ja, gut. Und dann hat er dann irgendwie einen Euro oder was da in den Brunnen geworfen und wollte das Ding rausholen. Da ich sagte, jetzt müssen wir überlegen, wie du da dran kommst und so. Und da haben wir hin und her überlegt, ne? Ja, der ist da reinstehen, gesagt, gut, das gibt's Zoff hier mit den Alten. Ich glaube nicht, dass die das gut finden. Pass auf, wir machen das so. Ich halte dich fest und du mit dem Arm kannst da ran. Habe ich den richtig schön festgehalten. So, ne? Ich merkte immer, dass die Eltern waren sehr skeptisch, ne? Aber sie haben nicht eingegriffen. Das war hochinteressant, ne? Dann habe ich, den richtig festgehalten, ne? Und dann hat er so ganz langsam kam an sein Euro. Er sagte, gut, jetzt hast du dein Euro, ist gut. Jetzt sagt man, okay, Hand. Ich hatte irgendwie, es war eher zufällig kein Handtuch, sonst habe ich aus irgendeinem Grund mein Handtuch dabei. Neben mir waren so ein paar Sportler, dann habt ihr mein Handtuch, dass wir den kurzen hier mal abtrocknen. Nee, hatten wir nicht. Okay, habe ich meine ganzen Tempotücher genommen und habe ich den erstmal trocken gemacht. So. Natürlich kam jetzt prompt eine von der Bedienung. Also das können Sie aber nicht hier machen mit dem Kind, das rausholen. Ich sage, das Geld gehört dem Kind, also muss es das rausholen können. Wo ist das Problem? Ne? Das kann ich nicht verstehen. Ne? Aber das hochinteressant war, dass die Eltern sich dann bei mir ganz freundlich verabschiedet haben. Es gibt auch ganz andere Eltern, ne, die dann ärgerlich werden, wenn man reinkommt. Da habe ich so ein krasses Beispiel mal bei mir im Machtwurm erlebt, direkt um die Ecke. Eine Mutter sitzt mit ihren Freundinnen da. Das Kind spielt am Nebentisch mit der Kerze. Und ich sitze da so, ich denke, und die Mutter, man merkt ja, ne, von wegen Anspannung, was du eben sagtest, ne? Die bauen sich dann so langsam auf und ich sage, jetzt gibt es gleich Ärger für das Kind. So, und dann fängt es auch an, ne, und brüllt das Kind an und so. Und dann habe ich gesagt, passen Sie auf, lassen Sie das Kind in Ruhe, es kann überhaupt nichts passieren. Ich kann das hier, das geht Sie gar nichts an, das ist mein Kind. Ich sage, das geht mich eine ganze Menge an. Nein, überhaupt nicht, passen Sie auf, wenn Sie jetzt Ärger machen, dann hole ich die Polizei. Das ist ganz einfach. Ne? Und am Schluss habe ich ihr gesagt, wie war das noch, machen Sie nur nicht so weiter, sonst wird das Kind so wie Sie. Fand sie natürlich. Ja, ich habe. Ja, aber ich meine, so gegen, aber das ist es so. Meine Selbstkonfrontation. Ich, das kommt zu, was kommt dabei raus? Ne? Aber das gleiche von wegen Schule. Ich war mal, wir hatten in Sachsen-Anhalt die Förderschule. Da habe ich eben noch die. Okay. Die Förderstufe, ne? Da gab es richtig einen Kulturkampf, 3 Jahre. Also Sachsen-Anhalt. Ne? Ich kannte das schon aus Hessen. Da hatte ich mit der CDU da schon dafür gekämpft, gegen die CDU. So, dann hatten wir sie endlich. Dann haben wir dann Fortbildungen gemacht. Und ich hatte dann auch so eine Fortbildung. Und dann saß dann der Leiter des Schulamtes noch neben mir. Das war hochinteressant. So, und dann sagt eine Kollegin dauernd, das geht nicht. So, und dann sagt, nein, man kann den und den unterrichten, man kann nicht Spielräume geben und so. Nein, das geht nicht. Dann meldet sich eine Kollegin und sagt, pass auf, wir haben hier, das war das erste Schulverweigerungsprojekt, was wir hatten, war 86, in der Leibniz-Schule in Magdeburg war das. So, wir haben jetzt Schulverweigerungsprojekt so, und dann machen wir das, was der Herr Braun da sagt. Ne, das ist kein Problem und so, zum Beispiel, man beginnt mit dem Frühstück, die müsste irgendeinen Grund haben, in die Schule zu kommen. Das können ja nicht gerade die Lehrer sein. Ne? Also gut, macht mal ein Frühstück oder sonst was Nettes mit denen und guckt mal, was man so miteinander machen kann. Ne? So, das wäre jetzt von wegen Lernen in der Schule. So, und ich dachte, nein, das geht nicht. Ja, dann sagt die Direktorin, doch, Frau Kollegin, das geht. Wir haben das an der Stelle gemacht, an der. Mittlerweile machen wir auch einen Transfer, ne, dass wir fragen, was lernen wir aus dem Schulverweigerungsprojekt über die Probleme, die wir vielleicht in der Schule erzeugen. Wie können wir da oft noch einen Unterricht machen und so weiter und so weiter und so weiter. Nein, also das ging gar nicht so. Also das ging dann 2-3 Stunden, die Diskussion, gab es Mittagspause. Dann haben wir noch mal weiter über andere Dinge, also mit einer subjektbezogenen Didaktik, würden wir das jetzt ein bisschen pauschal nennen. So, also oft einen Unterricht und was alles dazugehört. So. Und dann am späteren Nachmittag kam die Notendebatte. Und da habe ich gesagt, das Schlimmste ist, sozusagen die Noten als Machtmittel zu missbrauchen. Erstmal sehe ich das schlechteste Rückfälleverfahren, was es gibt. Und dann auch als Machtmittel wird ja eine Katastrophe. Ich brauche die Noten, um endlich den Kindern mal zu zeigen, wo es hergeht. Und da habe ich immer gesagt, ich hoffe, dass sie nie ihrem eigenen Unterricht begegnen. Ja, es gibt ja mit einem böseren Spruch, der letzte Film von Trintignant, da wo er jetzt 80 ist, wo seine Frau, eine Musiklehrerin, wo die sterbenskrank ist und sie dann von einer Altenpflegerin richtig missbraucht wird, der formuliert das umgekehrt, würde ich mittlerweile auch sagen. Und dann, ich hoffe, dass sie auch mal so jemanden erleben als Altenpfleger. Das ist eigentlich noch schärfer, nicht? Also, aber fand ich ganz toll, den Spruch beim Trintignant. Ne? So. Und das ist es, ne? Das wären so diese Selbstkonfrontationsdimension. Ne? Dass man sagt, wenn die sich das mal überlegen würden, was sie anstellen, indem sie es auf sich selber anwenden, ne, dann würden die sagen, so eine Scheiße darfst du eigentlich nicht machen. Und das ist pädagogisch unverantwortlich, wenn man von Verantwortung reden. Und solche Leute muss man dann auch zur Rechenschaft ziehen. Das finde ich ganz wichtig. Ich habe über 20 Jahre eine integrierte Gesamtschule betreut, Frankfurt Main Flughafen, Kelsterbach. So, und da haben wir zum Beispiel Schulverweis für Lehrer. Für Schüler ist das ja populär. Das ist natürlich nicht formal so, aber es ist so geklärt mit dem Schulamt. Lehrer und Lehrer, die dieses sehr offene und schülerbezogene und auch auf das soziale Lernen orientierte Programm nicht mittragen wollen, die sollten sich lieber eine andere Schule suchen. Und das macht das Schulamt auch mit. Und dann sagen wir, hier, pass auf, du kannst dann dahin gehen, dahin, aber zu uns passt du nicht. Wir brauchen Lehrer, die sich da engagieren und die offen sind und die auch ein Verständnis für Kinder und Jugendliche haben. Sonst geht auch, sind ja dann Jugendliche. Bitte? Kelsterbach. Kelsterbach, das ist ja Frankfurt Main Flughafen, deshalb ist das eine sehr reiche Gemeinde. Und jetzt nur mal von wegen Kreativität der Kinder oder Jugendliche, das direkt mal dazu auch Kelsterbach. Wir hatten dann zwei hochkompetente Arbeitskreise in der Schule. Die einen haben Container geknackt. Frankfurt Main Flughafen. Und sind nie erwischt worden. Das ist einer der bestbewachtesten Flughäfen der Welt. Der ganze Irakkrieg ist über Frankfurt Main Flughafen abgewickelt worden. Die ganzen verwundeten Soldaten kamen nach Wiesbaden. Also ist nicht irgendein Flughafen auf dieser Welt. Die sind nie erwischt worden beim Container knacken. Und der andere Arbeitskreis, das waren die Türken, haben das gemacht und die Marokkaner, die haben Drogen verschoben in der Schule. Eben hochkompetent. Die Frage ist, wie man sowas sozialisieren kann. Also ich meine jetzt zu was Sozialem machen, also eine Transformation hinkriegen kann. So, und das ist eben unheimlich kompliziert, um mal so für mich ungelöstes Problem aus der sozialen Arbeit zu formulieren. Ich habe in Stadthagen bei Hannover 2,5 Jahre die Kinder- und Jugendarbeit betreut und wir haben dann auch mal mit den Polizisten geredet. Ich habe mir gesagt, ihr seid meine Sozialbullen, ne, weil die hatten schon ein irres Feeling für Jugendliche und die wussten unheimlich viel. Die meisten Sozialarbeiter haben von Jugendlichen gar keine Ahnung. Da kann ich lieber die Bullen fragen. Oder die Kieberer, ne, sagt man in Österreich. Ne? Oder die Boulets, sagt man ja in Frankreich. Weil das Zentrum der Pariser Polizei war mal eine Hühnerschlachtfarm. Da sind die irgendwann umgezogen. Und seitdem heißen die Bullen, in Frankreich heißen Boulets, Hühnchen. So. So, also die wissen unheimlich viel. Und dann habt ihr gesagt, pass mal auf, deine Idee ist ja nicht schlecht. Ne? Und dann der eine Richter sagt, ja, okay, wäre nicht schlecht, wenn die irgendwann mal begreifen, die Scheiße können sie nicht viel länger weitermachen. Mit 23 gibt es nämlich so einen Bruch, haben wir biografisch mehrfach festgestellt. Ne? Ja, sagte aber, was bietest du dir denn an? Die verdienen im Monat etwa 5.000 Euro durch ihre illegalen Tätigkeiten. Ne? Und die haben die als stabile Einnahme. Und wenn sie sich nicht erwischen lassen. Ne? So, und damit müssen sie natürlich rechnen, sonst würden sie es nicht machen. Was willst du denen denn anbieten? Außer eine diffuse Erwartung, dass sie vielleicht später im Leben vielleicht anständige Menschen werden. Das ist ja nicht, keine sehr imponierende Alternative zu 5.000 Euro. Ne? So, das ist das Problem, was wir natürlich dann haben. Also wie gesagt, die sind hochkompetent, ne? Muss man wirklich sagen. Die sind fit, die sind absolut fit. Ne? Und manchmal, wenn die nicht so ganz große Kaliber sind, ne, dann kann man das nicht. Wir hatten in Sachsen-Anhalt mal so eine Clique, die haben die ganzen Jugendzentren aufgeknackt und dann geklaut. Die sind ja mittlerweile gut ausgestattet, also zumindest in Sachsen-Anhalt, also da, neuesten Videogerät und so weiter und so weiter. Und dann haben wir die erwischt. Und dann haben wir gesagt, was kann man jetzt machen? Ne? Wir könnten die natürlich anzeigen, ist völlig klar, das ist ein normaler Mechanismus. So, ne? Nun sind wir ja als anständige Sozialarbeiter gegen Kriminalisierung, ist ja klar. Ne? Da haben wir gesagt, passt mal auf, wir machen das jetzt mal so. Ihr habt jetzt den Auftrag, unsere ganzen Jugendzentren einbruchsicher zu machen. Weil ihr wisst ja, wo die Schwächen sind. Ihr wisst das besser als jeder andere. Das macht ihr. Und wenn das einigermaßen klappt, dann ist das für uns kein Thema mehr. So, das werden sie resozialisieren. Aber die haben ja auch nicht viel Geld gehabt. Die haben ja nicht viel geklaut. Ne? 5.000 Euro, ne? Da geht es nicht um 5.000 Euro im Monat. Da geht es, dass sie ein Gerät geklaut haben. So, was man ja verkraften kann, wenn das nicht dauernd passiert. Da kriegt man immer irgendeinen Weg. So, und das wäre der Punkt. Ne? Der Gedanke ist natürlich schon richtig. Aber es gibt natürlich soziale Bedingungen, ne? Oder dann ja finanzielle konkrete. Da haben wir es dann schwer mit so einer Perspektive. Also es gab in Edinburgh mal so ein Projekt vom Autoklauer zum Schlüsseldienst. Das ist Resozialisierung. Ne? Aber jetzt mal so eine schöne, absurde Anekdote. Oder willst du erst? Okay. Hat mir Anke Spieß aus Oldenburg, kennt vielleicht welche, schreibt in Stecklina Bücher über Pädagogik und tolle, nette Kollegin. Und die war mal Jugendarbeiterin. Und die waren mit einer Jugendtruppe in Schweden. So, und haben dann bei dem VW-Bus aus Versehen den Schlüssel drin gelassen und zugemacht. Gab es ja früher, ne? Das war doch ein normales Auto, nicht diese Dinger, die wir da heute haben. Ne? Mein BMW ist auch 26 Jahre alt, da kann vieles nicht kaputt gehen, weil er es nicht hat. Ne? So, also und jetzt gab es, und jetzt beginnen die Absurditäten der Sozialarbeit, also der Jugendarbeit. Ne? Da gab es eine Diskussion im Team, ob man demjenigen von alle wussten, dass er Autoklauer ist. Das war bekannt. Also hochkompetent, meine ich damit. Ne? Ob sie den jetzt fragen, ob er das aufmacht. Absurd, die Debatte, ne? Also total absurd. Und was war der historische Kompromiss? Sie haben sich umgedreht, als er es gemacht hat. Sie haben es ja nicht gesehen. Also, Scheiße, das ist Sozialarbeit. Also das wäre von wegen Familienbilder, was du am Anfang sagst, das hast du da genauso. Du ganz bestimmte Vorstellungen, das kann nicht sein, dass ich das mache. Ist aber so nicht. Ich meine, was heimlich oder was wird peinlich? Ja, genau. Ja. So, und dass man, ne, also wieder, ich glaube, das braucht man nicht kommentieren, das spricht wenig. Aber das sind so die Dinger, ne, wo da ganz bestimmte Arten von Vorstellungen existieren. Wo, es kann doch nicht wahr sein, mit jeweils halbwegs vernünftigen Menschen verdammt, das ist scheiße, was ihr da jetzt baut. So, und so jemand gehört nicht in die Sozialarbeit, ne, finde ich. Da bin ich ziemlich entspannt. Also, wenn ich da Chef wäre und so, würde ich sagen, pass auf, du nicht, pass auf, such dir einen anderen Job, kriegst eine Übergangsfrist und dann gehst du. Ne, braucht man nicht. So. Du hast noch ein Beispiel, da muss ich auch die eine Frage mit Rot über die Ampel, da muss ich noch was zu sagen.